Teil 8. Die Flaschen wurden leer, der unruhige, bedrückende Morgen verschwand wie hinter einem Schleier. Man dachte kaum mehr daran, bis gelegentlich der Hotelbesitzer durch den Saal ging, an dem Tisch stehen blieb und den scheidenden Gast in ein längeres Gespräch verwickelte. Es begann mit einigen Worten des Bedauerns, dass der Herr Baron wieder abreisen wolle, hoffte, er sei mit seinem Aufenthalt hier im Hause zufrieden und würde dasselbe bei nächster Gelegenheit wieder beehren, machte dann einige allgemeine Bemerkungen über Tagesereignisse und erzählte schließlich, dass sich eben jetzt die Nachricht von einem sensationellen Selbstmord verbreitet habe. Ein blutjunges Liebespaar, beide aus bester Familie, hatte sich in den Anlagen außerhalb des westlichen Stadtviertels zusammen erschossen. Es hieß, man habe sie trennen wollen. Es hieß, das Mädchen sei von seinen Eltern verstoßen worden. Es hieß... Der Mann stand da mit seiner behäbigen Gestalt und seiner lässigen Kellnergrazie und sprach mit häufigem Achselzucken und nicht ohne Bewegung über die verschiedenen Gerüchte, die wie immer bei derartigen Ereignissen die Gemüter erhitzten. Dann kam er wieder auf den Fremdenverkehr und sein Hotel zurück. Die beiden Freunde waren ihm dankbar für seine Gesprächigkeit, die sich vor allem an den alten Herrn Baron wandte und von diesem wortkarg und gelangweilt erduldet wurde. Sie beherrschten sich, wechselten nur ein paar leise Worte miteinander und versuchten noch einmal die endgültigen Befürchtungen abzuwehren, die sich ihnen jetzt wieder aufdrängten. Es war ja noch nicht gesagt, dass es jene beiden waren, es war nicht einmal sehr wahrscheinlich. Sehr gut konnte es sich um das gemeinsame Ende irgendwelchen fremder und gleichgültiger Menschen handeln. Endlich ging der Wirt, und Burmann verabschiedete sich unter dem Vorwand eines ärztlichen Besuches, um gleich nach der Polizei zu fahren, um sich über den Fall zu erkundigen. Erasmus überwachte indessen die Abreise seines Vaters. Es schien ihm jetzt, dass dieser gerade im rechten Moment abfuhr, und er fürchtete beinahe, er möchte den Zug versäumen. Er ging mit ihm in das Zimmer hinauf, und während der alte Herr langsam und exakt die letzten Vorbereitungen traf, erwähnte er in kurzen Worten das Verschwinden der beiden und dass man nicht ohne Sorge um sie sei. Der Vater hörte nur halb hin, fand es bedauerlich und aufregend, war aber mit seinen Gedanken bei Kofferschlüsseln und ähnlichen Dingen und drängte zur Eile. Als alles erledigt war, blieb ihnen am Bahnhof noch eine halbe Stunde. Das Restaurant war überfüllt und ungemütlich, deshalb blieben sie auf dem Perron und gingen langsam auf und ab. Als die Reisenden allmählich anfingen einzusteigen, kam Burmann durch das Gedränge auf sie zu. Sein Ausdruck war verschlossen und hart. Er ging wie jemand, der große Eile hat. »Beinahe zu viel Liebenswürdigkeit, Herr Doktor«, sagte Henning Senior, hielt dann plötzlich inne und sah ihn erstaunt an. Alle drei standen einen Moment schweigend und wie verlegen da. »Was ist denn?« fragte der Baron. »Ist etwas Schlimmes passiert?« »Ja«, antwortete Burmann, wie wenn er als Arzt über einen ernsten Fall zu berichten hätte. »Man hat uns vorhin im Hotel von einem Liebesdrama erzählt. Sie haben vielleicht nicht so darauf geachtet, Herr Baron. Uns beide dagegen hat es gleich beunruhigt, da mein Vetter und das junge Mädchen seit gestern vermisst wurden. Ich war jetzt auf der Polizei, dann in der Leichenhalle. Es stimmt alles, sie sind tot, die beiden.« »Sinnlos ist die ganze Geschichte«, fügte er hinzu, nur um weiterzusprechen, da niemand etwas sagte. »So unnötig, warum gleich sterben? Aber da ist jetzt nichts mehr zu machen, sie sind tot.« Erasmus sprach keine Silbe und schien weder erregt noch erschrocken. Ihm war, als hätte er es die ganze Zeit schon gewusst und es sei ihm jetzt nur offiziell bestätigt worden. Er sah geradeaus auf die große Bahnhofsuhr. 5:10 Uhr. Gestern um diese Zeit lebten sie wohl noch, dachte er. Wo mögen sie gewesen sein? Was sprachen sie miteinander? Und wie stellten sie sich die Sache vor? Und wir machten Abschiedsbesuche. Vielleicht hätte man es doch verhindern können. Oder auch nicht. Der Vater dagegen, den es doch am wenigsten anging, war sichtlich schwer erschüttert. »Mein Gott«, sagte er einmal über das andere, und seine Lippen zuckten, als hätte ihn selbst etwas Schweres betroffen. Dann suchte er nach passenden Worten, die der Situation entsprachen. Den ganzen Zug entlang stiegen immer hastiger die Leute ein, hier und dort wurden schon die Türen zugeschlagen. »Es ist Zeit, Papa«, sagte Erasmus. »Grüße zu Hause und schreibe mir bald.« Es fiel ihm auf, dass der Vater blass geworden war und ihm mit einer wunderlichen Besorgnis in die Augen sah, als wolle er sich nach seiner inneren Verfassung erkundigen. Aber als er dann eingestiegen war und am Coupé-Fenster erschien, hatte er seine Haltung schon wieder korrigiert. Nur das Lächeln ließ er fort, weil es jetzt nicht am Platz war. Dann fuhr er in den Abend hinaus, und man sah ihm nach, worauf die beiden anderen den Heimweg antraten. Die Straßen waren hell erleuchtet und der Himmel voll schwarzer Frühlingswolken. »Erzähl mir nichts«, sagte Erasmus hastig. Aber nach einer Weile begann er dennoch ausführlich nach allen Einzelheiten zu fragen, als sei das Sensationelle daran noch das Einzige, was es etwas erträglicher machte. Viele Einzelheiten gab es übrigens nicht zu berichten. Geschehen war es mutmaßlich heute Morgen in aller Frühe oder noch in der Nacht. Ein Parkwächter hatte sie in den Vormittagsstunden gefunden, und da Georg eine Brieftasche mit Visitenkarten bei sich trug, war seine Persönlichkeit ohne weiteres festgestellt worden. Wer das Mädchen war, wusste man nicht. Burmann hatte ihre Personalien angegeben. Nun würde er gleich zu Georgs Eltern gehen müssen. Er sprach rasch und einsilbig und hielt es wohl für besser, das Gefühlsmäßige einstweilen auszuschalten und sich umso intensiver dem geschäftlichen Teil der Sache zu widmen. Henning empfand eine Art von Eifersucht. Burmann war doch wenigstens irgendwie beteiligt. Er selbst stand wie ein müßiger Zuschauer mit den Händen in der Tasche, und was er fühlte, kam für niemand in Betracht. Er wollte den Abend nicht allein verbringen und beschloss, Käthe aufzusuchen. »Tu das«, sagte Burmann. »Besser, sie erfährt es jetzt durch dich als morgen durch die Zeitung oder durch gleichgültige Leute. Sie ist sehr sensibel.« »Oh nein, ich möchte gerade mit ihr zusammen sein, als ob nichts geschehen wäre.« Sie trennten sich. Erasmus ging zu Käthe und sie freute sich über den unerwarteten Abendbesuch. Es traf sich, dass sie wegen Kopfschmerzen eine Einladung abgesagt hatte und nun gezwungen war, zu Hause zu bleiben. Sie ließ ein kleines Souper herrichten. Nachher lag sie noch etwas matt auf der breiten Chaiselongue, zwischen einem Wald von weichen, seidenen Kissen, und ließ sich von Henning bedienen und unterhalten. Er tat sein Bestes, war sehr gesprächig, und Käthe erklärte sich zufrieden. »Ein so guter Kurseur wie Ihr Papa sind Sie noch nicht«, meinte sie, »aber Sie machen doch Fortschritte. Was werden wir denn nun machen, wo er wieder fort ist? Wollen wir wirklich wieder nach Lucy suchen?« »Ich glaube nicht. Wir haben sie mit unserem Suchen nur verjagt. Es nützt nichts mehr.« »Und wieder abends in den Bars tanzen«, sagte Käthe nachdenklich. »Aber hoffentlich ohne diesen peinlichen Kommerzienrat. Apropos, was ist denn daraus geworden?« »Ich weiß nicht«, sagte Erasmus rasch. »Man wird es schon erfahren.« »Haben Sie die Kinder seitdem nicht mehr gesehen?« »Nein, seitdem nicht mehr. Ich war gestern und heute immer mit dem Papa zusammen.« »Wenn der Schönlang mir nicht so unendlich widerwärtig wäre«, begann Käthe von neuem, »so könnte ich eigentlich ein Wort für Hedi bei ihm einlegen. Ich habe sowieso in einer Geschäftssache mit ihm zu tun, und anstatt es telefonisch zu erledigen, ja, ich werde morgen in seinem Büro vorsprechen. Es war doch zum Teil meine Schuld, dass die Kinder dorthin kamen. Wer weiß, was das arme Mädel für Unannehmlichkeiten davon hat. Wir sind schlechte Kinderhüter, Henning.« »Ja, das sind wir«, bestätigte er. »Aber jetzt ist es zu spät.« »Wieso zu spät?« »Man hätte gleich etwas tun sollen, den nächsten Tag. Und nun hören Sie bitte auf, von diesem Typ zu sprechen. Er kommt mir vor wie der Satan in einem Märchen.« Er stand auf und machte einen Gang durch das Zimmer, das halb im Dunkeln lag. Nur der Platz bei der Chaiselongue mit dem Tischchen davor war hell beleuchtet. »Ich könnte mir wohl denken, dass er einen Pferdefuß hat«, sagte Käthe von ihrem Lager her. Die ganze Sache in der Bar drängte sich ihm wieder auf, vor allem die Figur des Hans Schönlang mit seinem soignierten Äußeren und dem kulanten Lächeln. Er sah tatsächlich so aus, wie man sich einen Geschäftsfreund vorstellt. Erasmus schwelgte förmlich in seiner Antipathie gegen ihn, obgleich er einsah, dass man ihm keinerlei Schuld beimessen konnte. Georg und Hedi waren jedenfalls seitdem nicht mehr nach Hause zurückgekehrt, und sein Verbrechen bestand nur darin, dass er überhaupt zugegen gewesen war. Dann versuchte er darüber nachzudenken, warum die beiden nicht mehr hatten leben wollen. Aber Käthe hob den Kopf von ihren Kissen und beunruhigte sich über sein sonderbares Wesen. So kehrte er in den Umkreis der Lampe zurück. »Sicher hat er den«, sagte er als Antwort auf ihre Bemerkung von dem Pferdefuß des Kommerzienrats. Oder er hat den bösen Blick oder etwas Ähnliches. Und solche Leute sollte man meiden. Sie lachte und meinte, sie sei sehr müde. Sie werden jetzt heimgeschickt. Es war ein sehr hübscher häuslicher Abend. Nun werden wir alle einmal gründlich ausschlafen, ehe wir unsere Folie Commune wieder aufnehmen. Das junge Volk aber darf nicht mehr mit. Nein, das nehmen wir nicht mehr mit, antwortete er und küsste ihr die Hand. Und wenn Sie mir einen Gefallen tun wollen, so gehen Sie morgen nicht zu dem Mann mit dem Pferdefuß. Ich nehme Ihnen den Gang nächster Tage mit Freuden ab. Halb im Scherz ging sie darauf ein, dachte aber anderen Tags nicht mehr daran und suchte dennoch den Kommerzienrat in seinem Büro auf. Sie wollte ihn bitten, doch dem jungen Mädchen keine Schwierigkeiten zu bereiten, ihm sagen, dass es ihr persönlich bekannt sei und sie fortan ein wachsames Auge auf die kleine Liebesgeschichte haben würde. Man ließ sie im Vorzimmer warten. Dann kam Schönlang von draußen im Zylinder mit Trauerflor. Er hatte eben seinen Kondolenzbesuch bei einer befreundeten Familie gemacht, deren Tochter... Er ließ Käthe in das Büro eintreten, stellte den Zylinder auf ein spiegelblankes Tischchen und fuhr sich über die Stirn. Eine unbegreifliche Geschichte. Ein blutjunges Ding aus angesehener Familie und mit einem Liebhaber in den Tod gegangen. Gott, wie traurig, sagte Käthe, die sich niedergelassen hatte und mechanisch den Zylinder auf dem blanken Tischchen betrachtete. Der Kommerzienrat warf sich noch in voller Gemütsbewegung ebenfalls auf einen Sessel, sah Käthe an und schien über etwas nachzudenken. »Entschuldigen Sie mich, gnädige Frau. Ich verliere sonst nicht so leicht die Kontenance. Aber dies geht mir nah. Ich muss mich erst einen Augenblick sammeln, dann wollen wir Ihre Angelegenheit besprechen. Die Papiere sind da, es ist alles in Ordnung.« »Der Mann mit dem Pferdefuß scheint doch ein Herz zu haben«, dachte sie. Er erhob sich wieder, ging an einen Geldschrank und schloss ihn auf. Käthe musste an einen albernen Film denken, den sie neulich gesehen. Da schloss ein ruinierter Bankier mit genau derselben Geste seinen völlig leeren Kassenschrank auf, holte aus einer Ecke desselben eine Schnapsflasche und ein Gläschen hervor und trank sich Mut an. Es hätte sie gar nicht verwundert, wenn jetzt Schönlang es ebenso gemacht hätte. Aber er nahm nur ein Kuvert mit Papieren heraus und legte es vor sie hin. Dann saß er ihr wieder gegenüber. »Sie haben ja übrigens das Mädchen neulich gesehen«, sagte er, immer noch ergriffen. »An dem Abend, wo ich das unerwartete Vergnügen hatte, sie in einer Bar zu treffen.« Er sprach nun noch des Längeren über das Mädchen und dessen Eltern, mit denen er seit langem bekannt war, über Jugend, über Fehltritte und Selbstmorde. Käthe hörte ihm schweigend und wie gelähmt zu und beeilte sich dann fortzukommen. Ihr war nachher, als habe sie stundenlang dagesessen und nicht einmal die Augen bewegen können, während Schönlang sie lauernd beobachtete. Aber der dachte gar nicht daran, ihm war nicht das Geringste in ihrem Wesen aufgefallen, und er kam nicht einmal auf den Gedanken, dass sie das Mädchen näher gekannt habe. Er war überhaupt ein ziemlich harmloser Mensch und hätte sich sehr verwundert, dass man ihm so wenig leiden konnte und ihm eventuell teuflische Qualitäten, sei es auch nur einen Pferdefuß, zutraute. Und sein Mitgefühl für den schwer betroffenen Geschäftsfreund Hedis Vater war durchaus aufrichtig. Was die beiden jungen Leute zum Sterben veranlasst und wo sie sich den Tag vorher aufgehalten hatten, wurde in keiner Weise näher aufgeklärt. Man wusste wohl annehmen, dass es ein ganz momentaner Entschluss gewesen sei. Wenigstens Georg hatte keine Zeile an seine Angehörigen hinterlassen. Und wie Hedi es damit gehalten, darüber erfuhren Henning und seine Freunde nichts. Es bot sich keine Möglichkeit, mit ihren Eltern in Beziehung zu treten. Sie hatten jeden dahingehenden Versuch seitens der Burmannschen Familie abgelehnt und blieben anonym. Die Mutter, welche die Schuhe ihrer Kinder vergolden ließ, und der Vater, der ein Geschäftsfreund des Herrn Schönlang war. Man wusste nicht einmal, wann und wo Hedi begraben wurde. Die Eltern hatten sie reklamiert und es schien, als sei jede Spur von ihr ausgelöscht. Georgs Begräbnis dagegen wurde von einem der Familie nahestehenden Geistlichen in der herkömmlichen Weise begangen. Auch Henning und Burmann waren hinausgefahren, der Friedhof lag weit draußen vor der Stadt. Burmann als Verwandter stand neben seinem Onkel, während Henning sich möglichst im Hintergrund hielt. Während der Rede des Geistlichen, der die unfassliche Verirrung eines jugendlichen Gemütes beklagte und Vergebung dafür erflehte, sah Henning eine Gruppe von 4 Schülern in seiner Nähe. Es fiel ihm auf, dass sie abgesondert dastanden und von der übrigen Trauerversammlung hier und da mit wenig sympathischen Blicken gestreift wurden. Auch der Prediger schaute mehr als einmal verhängnisvoll zu ihnen herüber. Die vier trugen Trauerflor am Arm und schauten regungslos auf das Grab. Der Selbstmordverein, dachte Erasmus. Er behielt die Jungen im Auge, und als die Versammlung sich auflöste, gesellte er sich zu ihnen und fing ein Gespräch an. Sie gingen dann gemeinsam zwischen den langen Gräbereien entlang über den Friedhof und kehrten zu Fuß nach der Stadt zurück. Die Jungen waren bedrückt und erregt. Nun hatten sie schon den zweiten aus ihrer Mitte begraben sehen, und diesmal war auch noch ein Mädchen dabei gewesen, das sie alle kannten. Sie fühlten sich wie in einem Schauerroman, der immer neue Fortsetzungen haben konnte. Gegen Henning verhielten sie sich anfangs etwas reserviert, allmählich aber tauten sie auf und erkannten ihn als guten Bekannten Georgs an. Schließlich lud er sie in ein Weinrestaurant ein. Er fühlte eine Art Verpflichtung, die jungen Leute etwas aufzuheitern, zumindest die öde Friedhofsstimmung zu verscheuchen, die so beklemmend und nutzlos auf den Lebenden lastete. Als das nicht recht gelingen wollte, versuchte er es mit einem anderen Ton. »Was da geschehen ist, stellt sie gewissermaßen vor eine Aufgabe«, sagte er zu dem, der ihm der Anführer zu sein schien. Er sprach am meisten und sah am erwachsensten aus. »Sie müssen darauf achten, dass keiner mehr folgt. Die Pflicht des Selbstmordvereins ist jetzt, am Leben zu bleiben.« Wider Willen lächelten sie alle vier, und der Anführer sagte, »Aber bitte, nennen Sie uns nicht so. Wir haben doch nie im Ernst einen solchen Verein gründen wollen. Das war so Gerede, wie man eben manchmal spricht. Und vor allem sollte es ganz unter uns bleiben.« »Ich weiß«, sagte Henning, »dasselbe hat mir Georg schon einmal gesagt.« »Aber jetzt ist der Verein nicht mehr auszustreichen«, bemerkte ein anderer. Ein schwarzhaariger, eleganter, der so aussah, als ob er einmal viele Abenteuer und Schulden haben würde. Die übrigen waren uninteressant und verhielten sich schweigend. Dann wollten sie gehen. Kam einer von ihnen jetzt nicht rechtzeitig nach Hause, so war man gleich in Angst, es sei wieder ein Unglück geschehen. Henning schenkte ihnen noch einmal ein. »Sie können mich ja von jetzt an als außerordentliches Mitglied betrachten«, sagte er zwischen Scherz und Ernst. »Ich bin im Prinzip durchaus dafür, nur nicht in Ihrem Alter, da soll man noch warten.« Die beiden Indifferenten lächelten wieder, die anderen blieben ernst und stießen nicht ohne Feierlichkeit mit ihm an.